Abschnitt 30 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 6. Ein Verbrauchter, ein sterbender Mann. Bad Seba sah es wohl, ihr blieb nur kurze Zeit. Im Hochdruck arbeitete sie, alle Kräfte in sich, in ihrer Umgebung fasste sie zusammen. Und wiederum gelang es ihr, unbarmherzig, unaufhaltsam im leidenschaftlichen Feuer ihres Willens, die stumpfen Sinne des Greises aufzupeitschen. Kein Mittel blieb verschont, mochte er dann vergehen, sein Herz in ihren Armen versagen, wenn nur vorher der lallende Mund das Ersehnte, Erkämpfte, durch so viel Hingabe, Leiden, Ängste, Schmach, Verzagtheit und immer wieder neu aufkeimende Hoffnung verdiente Wort spricht. Und sie erreichte es. David gab ihr das Gelöbnis, schwur ihr in feierlichster Form zu: Dein Sohn Salomo soll mein Nachfolger, soll König sein in Juda, Israel. Nun war es geschehen, jetzt durfte sie ausruhen, abwarten die kurze Frist, bis die Auflösung sich vollendete. Über Verbrechen, Tod, Krieg und Aufruhr war die Wanderin aus der Tiefe emporgeschritten. Nun stand sie auf dem Gipfel. Mutter des Kronprinzen, des Königs. Nun durfte auch Salomo aus der Zurückhaltung hervortreten. Das Ziel war greifbar nahe. Es dämmerte der Morgen. Aber noch einmal musste sie das Zittern lernen. Adonia, nach Absaloms Tod der älteste Sohn Davids und nun von Rechts wegen Thronfolger, erfuhr von der Ernennung Salomos. Er wollte den Kampf aufnehmen. Die Krone gebührte ihm, er wollte sie nicht lassen. Und zu ihm stand der unerschütterliche Legitimist, der Mann des geraden Weges und des unbeugsamen Pflichtgedankens, Joab, der Tapfere, der Siegreiche, wahrhaft Große. Auch Abiatar schlug sich auf seine Seite. Von einer Herrschaft Bad Seba Salomo hatte er nichts zu erhoffen, da wurde sein Kollege Zadok, Nathans Freund, Oberbonze. Die Gefahr war groß. Zwar hielten die alten Parteigänger zu ihr und die Leibwache unter Benaja war blind auf David eingeschworen, aber Bad Seba wusste, was der Name Joab wog. Die Stimmung des Volkes, das Salomo kaum kannte, war ebenfalls auf der Seite des Prinzen Adonia, der um seinen klaren Anspruch betrogen werden sollte. So war es eine stattliche Schar, die mit ihm auszog, und es waren die Besten von Hof und Staat, Heer und Kirche, auch Trabanten und eine gleißende Leibwache, wie einst Absalom hatte er geworben. Wie jener gedachte er beim Opfer, die Stätte Sohulet beim Brunnen Rogel war dazu ausersehen, sich zum König ausrufen und salben zu lassen. Seine Anhängerschaft, sein Recht, seine Person waren untadelig und nichts stand ihnen eigentlich gegenüber. Nur eine Kleinigkeit, nur Wunsch und Willen eines Weibes. Und diesmal hätte Bad Seba beinahe versagt, denn zum ersten Male brachen ihre Nerven zusammen. Zu lang, zu schwer war gewesen, was auf sie eingestürmt. Sollte sie all das noch einmal durchmachen? Sie presste die Hände an die zum Springen schmerzende Stirn. Sie sah in den Feuerrädern, die vor ihren zusammengekniffenen Augen sich drehten, die fletschenden Gesichter der Vergangenheit. Noch einmal fliehen? Unter gespenstisch flackerndem Licht qualmiger Fackelbrände in drückender Nacht, losgerissen von aller Bequemlichkeit, auf holprigen Pfaden vom Maultier zerrüttelt, um sich Geschrei und Lärm, vor sich die Hoffnungslosigkeit, noch einmal den Hass, die Verachtung, die Gemeinheit erdulden? Männerblicke, die grausamen Tod und Zerfleischung drohen, Frauenaugen, die hämisch in ihren Mienen wühlen, sich wohlig sättigen an ihrer Erniedrigung, ihren Schmuck, ihre Gewänder mit unverhüllter Begehrlichkeit mustern und in frechen Gedanken schon als Erbe unter sich verteilen. Rohe Knechte, die nicht aus dem Wege schreiten, absichtlich auf die wunden Füße treten, niedere Mägde, die der Gestürzten höhnen, ihrem Befehl und Ruf nicht mehr folgen, unverhohlen und schamlos ihr den Rücken weisen? Sie, demütigen bis in den Schmutz hinein, der ihr eigenes Wesen erfüllt? Nein. Nein. Bat Seba stöhnte auf. Das war unausdenkbar, unerträglich. Lieber ein rasches, jähes Ende. Und keiner stand ihr zur Seite, half ihr. Alle verließen, verrieten sie. David war kindisch. Seine Söhne, seine Diener, das Volk hassten sie, warteten wie schlecht gezähmte Meute nur auf den Augenblick, da sich die Leine lockerte, um sich auf sie zu stürzen. Weshalb? Warum? Was hatte sie denn getan? Was verbrochen? Die alte Sündenschuld an Uriah war verjährt, ausgetilgt, längst beglichen. Die Priester hatten es mit heiligem Eifer versichert. Und sonst? Nur das, was jeder tut. Ein bisschen weiter wollte sie kommen, ein wenig Vorrang haben vor den anderen. Berechtigte ihre Klugheit, ihre Schönheit nicht dazu? War sie nicht ein wertvoller Mensch? Mein Gott, sie war doch nicht schlecht, nicht schlechter jedenfalls als die übrigen. Hätte nicht jede an ihrer Stelle Gleiches versucht, ebenso gehandelt? Was konnte sie dafür, dass ihr Körper dem König mehr geschenkt als irgendeiner sonst? Sie hatte ihn nicht gerufen, nicht angelockt. Das Schicksal hatte sie in seine Arme gewirbelt. Oh, wäre sie doch geblieben, was sie war, die einfache, schlicht fröhliche, geliebte und hochgehaltene Gattin eines braven, ehrenfesten Mannes. Nicht hatte sie nach Hofluft, Königsglanz, sich gesehnt. Sie lebte ihren Tag heiter dahin, war bescheiden und zufrieden. Aus alledem war sie herausgerissen, auf einen ausgesetzten Platz geschleudert, musste gegen versteckte Ränke kämpfen, ihrer Haut sich verbissen wehren. Dann allerdings war sie lieber Flamme geworden, als selbst zu verbrennen, hatte lieber ihren Fuß andern auf den Nacken gesetzt, um bedenkenlos über sie hinwegzuschreiten, als sich zum Teppich vor ihre Widersacher hinzurollen. War das nicht ihr gutes Recht? Für sich hatte sie nicht viel gewollt, nichts erstrebt, alles nur für Salomo, ihren Sohn. Ist das nicht Mutterpflicht? Jagt doch das wilde Tier für seine Brut. Menschlich, göttlich ist der Drang zur Zukunft, ist die inbrünstige Sehnsucht fortzuleben in seinen Kindern, besser sie zu betten, höher sie zu stellen, als es einem selbst vergönnt war. Dafür hatte sie ihre Frauenkünste, ihre Weibesreize eingesetzt, die Sinne ihres Gatten entflammt, sich untertänig gemacht. Dem Sohne wollte sie den Thron errichten. Durch die Macht ihres Geschlechtes und aus seines Vaters Ohnmacht vor ihr. Jedermanns Tun, sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Und doch. Nun brach der Turm des Mühens so vieler Jahre, das Werk so vieler Stunden der Entbehrung, des zähen Wollens, zusammen. Durch Blut und Kot war sie geschritten, vergebens, vergeblich. Der schillernde Traum des Ehrgeizes zerrann in die Leere des Nichts, und ihre zitternden Hände griffen in das eisige Nein und das Dunkel. Schluss denn, ein Ende. Mutig und tapfer wollte sie untergehen, niemand sollte sie zaghaft sehen. Die Verhassten, diese Joab, Abisai, Abiatar, sollten nicht den Triumph über sie genießen, der speienswerte Mob nicht aufheulen in gieriger Wonne, weil sie schrie unter der Peitsche der Folterknechte, weil sie dem Wurf gehässiger Steine jammernd erlag. Oder sollte gar dieser Knabe Adonia sie in seinen Harem schleppen, zur schändenden Befriedigung seiner Gelüste? Sollte sie als ihrer Mägde Sklavin ihre Tage beschließen? Nein, nie und niemals. Dies kann nicht sein, darf nicht sein, dies wird nicht sein. Es war ein völliger Zusammenbruch. Wäre nicht Nathan zufällig eingetreten, so war es um Salomonis Herrlichkeit geschehen, ehe sie begann. Der Zuspruch des gelehrten Mannes aber half, beruhigte die überhitzte Fantasie, führte die Fliegende auf den festen Grund zurück. Sie fasste sich, etwas beschämt. Wie konnte sie die Übersicht, die klare Besinnung verlieren im Augenblick der letzten Entscheidung? Pfui über sie! Sie hatte sich benommen wie ein Weib. Doch nun war ihre Energie wieder beisammen, schnell alle Möglichkeiten geprüft, mit Nathan durchgesprochen und dann zur festen, kühnen Tat. Sie betrat den Thronsaal. David dämmerte vor sich hin, aber Bathseba verstand es auch diesmal, ihn zu erwecken. Von ihr erfuhr er, was man ihm noch verheimlicht, Adonias Beginnen und Begehren. Sie mahnte ihn an seinen Schwur. Nathan kam auf das Stichwort hinzu, hetzte, schürte den Zorn des Königs im Verein mit ihr. Es gelang. David, schon am Boden liegend, zappelte noch einmal am Faden der Puppenspielerin hoch. »Bin ich König?« zitterte er. »Oder bin ich nicht König? Ist mein Eid ein Eid, mein Befehl ein Befehl? Erzittert die Erde, wenn ich aufstampfe?« Klammer auf. Der Versuch hätte ihn beinahe zu Fall gebracht, aber Nathan sprang hinzu und fasste ihn gerade noch. Klammer zu. »Was Jahweh mir verheißen hat vom ewigen Bunde, Dauer der Krone bei meinem Geschlecht, Segen und Unermesslichkeit und so, das soll erfüllt werden an meinem Sohne Salomo. Also mein Wille. Diesem Adonia werde ich zeigen, was Kindesgehorsam heißt, was väterliche Autorität bedeutet. Herr im Hause und so. Bathseba? Bathseba!« Sie trat hervor. »Gut, gut, da bist du ja. Was habe ich dir versprochen? Du weißt es. Das werde ich halten, ob du willst oder nicht. Ganz gleich, auch du hast dich zu fügen. Nur einer ist König, nur ich. Ich. David. Da. Er versank in Sinnen. Dann flackerte er wieder auf. »Gleich, sofort, ruft mir Zadok und Nathan und wie heißt er doch gleich? Benaja, richtig, Benaja.« Alle waren auffällig schnell zur Hand. »Führe den Salomo hinaus zum Heiligtum, salbt ihn öffentlich und ruft ihn zum König aus. Jetzt, sofort, ich habe es satt. Soll er sich weiter ärgern, meinetwegen größer und berühmter werden als ich. Ich gönne es ihm, ich wünsche es ihm, aber ich habe es satt. Meine Ruhe will ich endlich haben. Die Juden mögen sich ihren Kram alleine machen.« Und so ward Salomo, der Sohn der Bathseba und auch des Davids Sohn, zum König über Juda und Israel erhoben, ausgerufen und gesalbt. Er saß auf dem Stuhl seines Vaters. Der Mantel umhüllte ihn. Den Königsspeer Sauls hielt eine jugendlich kräftige Hand. Und des Volkes Jubel, das Treugelöbnis aller anwesenden Hofbeamten und Vornehmen umbrandete die Stufen seines Thrones. Der Sohn des Abjatar brachte die Nachricht eilends zu denen um Adonia. Sie hatten schon dem Getümmel, Flöten und Posaunenklang von der Stadt her entnommen, das Besonderes geschehen. Die schnelle Zuspitzung aber schmetterte sie gänzlich nieder. Im Handumdrehen sah sich Adonia verlassen und allein. Selbst Joab war betroffen, doch hielt er aus und hätte Widerstand gewagt. Aber Adonia war nicht Absalom. Von Natur ängstlich und schüchtern verzweifelte er sofort, wenn Hindernisse ihm begegneten. Er gab sich und seine Sache verloren, gedachte wenigstens sein Leben zu retten, entließ deshalb schleunigst seine Leute und floh in das Asyl des Heiligtums. Dort ergriff er die Hörner des Altars und winselte um Freiheit und Schonung. König Salomos erste Regierungshandlung war ein doppelzüngiger Schwur. Er ließ dem Bruder ansagen: »Wenn du redlich bist, soll dir kein Haar gekrümmt werden. Wärst du aber böse befunden, so sollst du sterben.« Dem arglosen Adonia schien das ausreichend. Er hatte genug von dem hohen Königsspiel, ließ seine Freistatt, huldigte Salomo und begab sich, froh des glimpflichen Ausgangs, in sein Haus. Die Anstrengung der letzten Tage hatte Davids Lebenskraft völlig aufgezehrt. Sein Ende konnte stündlich eintreten. Er lag auf dem Ruhebett meist apathisch, Bathseba war um ihn, alles bereitete sich auf den Heimgang. In der Hofkanzlei wurde eine offizielle Lesart seiner letzten Äußerungen ausgearbeitet. Ein wenig zu frömmlerisch für Salomos Geschmack. Aber er ließ es gehen und hielt einstweilen gute Freundschaft mit jedermann aus des Vaters vertrautem Kreise. Die Rede pries das Leben des Gerechten, Klammer auf, an David, Ausrufezeichen, Klammer zu, wiederholte die feierliche Verkündigung des ewigen Bundes zwischen Jahweh und Davids Haus, Klammer auf, an Salomo, Ausrufezeichen, Klammer zu, enthielt aber auch einige kraftvoll abschreckende Sätze gegen Missvergnügte. Etwas von ausgerissenem Unkraut, Disteln, die man nicht mit den Händen anfasst, sondern mit eisernen Zangen und schnell ins Feuer wirft. Klammer auf, an alle, Ausrufezeichen, Klammer zu. Aber neben dieser offiziellen Lesart gab es noch eine andere. Kurze Zeit vor dem Ableben wachte Davids Bewusstsein noch einmal auf. Er begehrte, den Sohn zu sprechen. Alle verließen das Gemach und in dieser Zweisamkeit des eigenen Blutes kündete David seinen letzten Willen und erteilte seine letzten Ratschläge an den Erben und Nachfolger. Es war kein Testament der Milde und Vergebung von diesem Manne, der sein Leben hindurch ein starker Hasser und ein unversöhnlicher Nachträger war, der es für die wichtigste Aufgabe eines Königs hielt, seine Feinde zu beseitigen und mit Gewalt die Macht zu festigen, sickerten auch in der Stunde der Trennung nur Worte aus dem Born des alten Geistes, dem mächtigen Geiste, der einst der Väter Wüstenfahrt beherrschte, dem Geiste des Blutes, der Rache und der Vergeltung. Also klang das Abschiedslied des sterbenden Schwanes. Ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann. Halte die Sitten, Gebote und Rechte und Zeugnisse Jahwes, entledige dich bei Zeiten aller, die dir gefährlich werden könnten, und räche mich an denen, die ich selbst nicht mehr erreichen kann. Gedenke, was Joab mir angetan, der Sohn der Zeruja. Nimm als Vorwand, dass er in der Heimat Kriegsblut vergoß, Abner und Amasa erschlug, und tu nach deiner Weisheit, dass du seine grauen Haare nicht in Frieden hinunterlässest in seine Grube. Sei klug in allem, was du beginnst und wo du dich hinwendest, sichte Freund und Feind. Die Kinder Barsileis behandle gut, sie werden sich als ergebene Anhänger zeigen, wie ihr Ahnherr in der Stunde der Not. Aber den Sauliden Simei, der mich einst beschimpft hat, vergiss mir nicht. Ich musste ihn verschonen und schwur ihm am Jordan das Leben zu. Du aber hast ihm nichts gelobt. Lass ihn nicht unversehrt. Du bist ein kluger Mensch. Du wirst schon wissen, was du zu tun hast. Jedenfalls lasse seine grauen Haare mit Blut hinunter in die Grube kommen. Dies waren die letzten Worte des großen und frommen Königs, Gottesliebling, Erwecker, Mehrer und Erhalter des Reiches. In dem Wirrwarr seines Lebens, das durch alle Tiefen und über alle Höhen geführt, gab es nur einen festen Mittelpunkt. Ich. David kreiste nur um David allein. Dies machte ihn so gefährlich für seine Gegner, so stark und kühn, so erhaben groß und so klein. Kein Gruß des Abschieds an sein Volk, der milden Verzeihung, der liebevollen Erinnerung entrang sich seinen zitternden Lippen. Nichts dergleichen ließ er als Vermächtnis zurück. Wie er gelebt, stets im Hinterhalt, stets nur auf der Rachefährte, misstrauisch und von Hass gesträubt, so trat er von der Szene. Der letzte Hauch seines Mundes hieß Unversöhnlichkeit. Dies war die Musik seines Ringens und Gelingens, dies der väterliche Segen für seinen Sohn, der Dank für seine Diener, seine Untertanen. Der dürftig gewordene Körper streckte sich. Das Augenweiß ging langsam in die Höhe, die Brust sank in sich zusammen, die Arme glitten ab, schmal sprang die kühn gebogene Nase aus dem vergilbenden Gesicht. Der große König war nicht mehr, war nichts mehr, war nicht mehr als der letzte Bettler, den der Hunger auf der Gasse niederstreckt. Der andere war über ihn gekommen, der größere Herrscher, der Allmächtige, Allausgleichende. Seine dürren Finger griffen in dies Saitenspiel, mißtönende Klänge, ein verschwingender Seufzer, ein zerbrochenes Instrument, das Lied war aus. Und nur ein schwacher Widerhall schien in den Ecken des Hauses zu hängen, von eines Menschen werden und vergehen, streben und erleben, von Listen, Abenteuern, Frauenliebe, Träumen der Macht und des Glanzes, Verrat und Verräterei, Krieg, Sieg und Niederlagen, fauligem Dunst und den Giftgefahren zerfallender Königspracht, von Göttern und Götzen, Dämonen und Popanzen. Die Melodie verschwamm, der Abschiedsklang aber blieb haften im Gehirn des Mannes, der kalt und unbewegt am Lager Davids stand. Das Lied des sterbenden Schwans hatte ihm wohlgefallen, war ganz nach seinem Sinn, und unwillkürlich nickte er dem Toten zu. »Du kannst beruhigt sein. Ich werde nichts vergessen von deiner letzten Königsweise, deiner Königsweisheit. Sie sollen erhalten, alle, die du mir anempfohlen, und noch andere, alle, die es angeht, was du ihnen zugedacht. Erfahren soll die Welt, was es heißt, wenn ein König stirbt. Was du in deiner Scheidestunde empfandest, was zum letzten Mal bedeutet, David schlägt die Harfe.« König Salomo hob den Vorhang. Der Raum vor dem Sterbezimmer Davids war menschenleer, so hatte der Sohn es angeordnet. Es war nicht nötig, dass dieser Schwanengesang in Lauscherohren tönte. Nur einer stand, regungslos, an der äußeren Mauer, groß, breitschultrig, mit kleinem, bösem Kopf auf kurzem Hals, der der rohen, gebändigten Muskelkraft seines ungeheuren Nackens entwuchs. Das blanke Schwert aufgestützt, die Wucht behaarter Hände auf dem Knauf, so harrte Benaja, Salomos Vertrauter, blind ergebener Diener, bereit, jeden anzuspringen, der seinem Herrn zu nahen wagte. Ein Engel der Finsternis, als Wärter vor verbotener Pforte. Prüfend trat Salomo auf ihn zu, blickte mit den Augen des Zähmers und Bändigers auf das Menschentier, das keinem sich kuschte und gehorchte als nur ihm allein. Er war zufrieden. Benaja kannte nur einen Willen, den seines Herrn. Sein Hammer war er und sein beißender Hund, sein Blitz und sein fügsamer Sklave. Seine Augen funkelten Mord, seine Nüstern schnupperten Blut. Er sollte zu tun bekommen, er sollte sich sättigen. »Du hörtest, König Davids, Friede sei mit ihm, letzte Worte?« »Ich hörte nichts, ich hörte alles, was mein König mich zu hören heißt.« Schweigend sahen sich die beiden an, minutenlang, der Richter und der Henker, und sie hatten einander verstanden. In diesem Schweigen brüteten schwere Urteile des Herrschers, willige Vollstreckung durch seinen getreuen Helfer. Über dem Tropensumpf lastet solch grauenvolle, scheinbare und scheinheilige Ruhe. Unheimlich zähflüssig quillt in ihr Fruchtbarkeit, Urwald, Urwelt, unbewegt, unberührt und doch ein unsichtbares, unaufhörliches Keimen und Werden. In unaufhaltsamer Unrast, unter ungestümen und ungetümem Druck, kreist aus diesem dumpfen Fieberhauch das Leben. Leben, das für die schon Geborenen Tod bedeutet. Brodelnde Blasen, die zerplatzend mit Absud des zerfallenden Moders die Luft verpesten, Wurzeln und Fasern, die Gift saugen, Gift treiben. Und die Mannigfaltigkeit der tierischen Zellen, die unbewusst nur dem Morde und der Verwesung dienen, deren Werdezweck es ist, alles Sein vergehen zu machen, strotzende Gesundheit zu verschweren und zu zersetzen, zu zerstören auf jederlei Art. Kalte Rachsucht, rücksichtslose Beseitigung von allem, was das eigene Wohlbefinden stören könnte, Befriedigung aller Lüste auch um den Preis wertvollster Güter, Verhöhnen und Verlachen göttlicher und menschlicher Gebote, Undankbarkeit, Mangel an Ehrfurcht, Verneinung der Gemeinschaft des Blutes und des Geistes, Heldenverwitterung, Eidbruch, Brudermord, Schändung der Nächsten, Raub auch an den Fernsten, das waren die Weisheit Salomos, das Erbe und der Glaube, die er mit sich trug, aus dem Sterbezimmer seines Erzeugers. Ende von Abschnitt 30, gelesen von Alice Stein.